1389 am 25. Februar im Westergötland auf der Ebene Falan näherten sich einander quadratisch geordnet die Hauptmassen der gepanzerten Reiter, hinter ihnen stampfte das Fußvolk durch den Schnee. Doch vom Zusammenstoß der Krieger war nichts zu sehen, nichts zu hören. Es herrschte eine schreckliche Stille und Trübe. Im Vordergrund, nach rückwärts gewandt, sitzend auf den Schultern von Rittern, Margareta. Brecht wollte zeigen, dass es Einzelne waren, auf jeder Seite, die die unzähligen Namenlosen in die Vernichtung warfen. Es lag ihm daran, in diesem ersten Teil des Stücks die ungeheure Kluft deutlich zu machen zwischen denen, die in der Geschichte verschwanden, und den gekrönten Häuptern, die sich als historische Richtpunkte erhoben. Das Bild der Geschichte als einer Geschichte der Herrscher sollte den Zuschauer an die notwendige Umkehrung denken lassen, die für den zweiten Teil beabsichtigt war. Noch 4 Jahrzehnte lagen vor dem Erscheinen des Engelbrecht vor der Volkserhebung. Doch ahnten wir schon, beim Blick auf unsere heutige Lage, wieder überlistet, ins Garn gegangen, wie strittig und dunkel auch diese Phase sein würde. Immer noch bestimmten Einzelne über uns. Ehe Brecht daran ging, die Auswirkungen des Kriegs auf die Niederen und deren Verhalten zu schildern, demonstrierte er, welche Art jene waren, die sie führten und verleiteten. Die Eigensucht zweier Figuren hob er hervor und die Verhöhnung, die sie einander zukommen ließen. Anstatt des Getümmels, des sich rot färbenden Schnees, umriss er zwei Augenblicke zu Beginn und zum Abschluss des Kräftemessens. Während Margareta wartete, ausspähte, wurde ihr auf einem Kissen ein Schleifstein überbracht. Geschenk Albrechts, adressiert an den König, hosenlos, mit dem Gruß, die Empfängerin solle das Regieren lassen und lieber ihre Nähnadeln und Scheren schärfen. Dann, nach dem Sieg ihrer Truppen und der Herbeiführung des gefangenen Gegners, ließ sie diesen in einen 15 Ellen langen Narrenmantel kleiden, ihm eine mit bunter Schleppe versehene Haube aufsetzen und ihn gekettet an Händen und Füßen in ihr Zeltbett legen. Die Erniedrigung dessen, der sich ihr als Gatte angeboten hatte, übertraf für sie die Freuden einer Hochzeit. Ein neues Wahrzeichen der Macht, die schwedische Reichsstandarte, wurde Margareta übergeben. Das Wappen, angefertigt für Albrecht, trug 3 goldene Kronen auf blauem Grund. 3 Kronen, die eine für die Größe, die andere für die Ehre, die dritte für die Schätze des Lands. Nach der Niederwerfung des ausländischen Regenten begannen die kontraktlich festgelegten Transaktionen. Die schwedischen Edlen ernannten Margareta zu ihrer rechtmäßigen Herrin und gelobten, ihr und dem von ihr eingesetzten Erben in Treue zu dienen. Eine Reihe von Burgen und befestigten Häfen an der Westküste wurden ihr zur Bestätigung ihrer Vorherrschaft über das Kattegat und den Öresund vermacht. Sie erhielt den größten Teil der Besitztümer Jonsson Grips, die sich von Kalmar und Öresten über Halbschweden bis hinauf zu den Erzgruben um Falun, Kopparberg, Norberg und im finnischen Osten bis Viborg erstreckten. Stockholm indessen verschloss sich ihr, auch mit der Einkerkerung Albrechts und seines Sohns in der Feste von Falköping war der Krieg noch nicht beendet. Fast 10 Jahre noch würde es dauern, bis die Garnison der Hauptstadt gefallen und Schweden von den Mecklenburgern befreit war. Stichworte zu Material, das wir aus den Bibliotheken geholt und gesichtet hatten. Gegenmaßnahmen der Hanse, um die Auslieferung der gefangenen Hohen aus Ruppin, Stargard und Schwerin zu erzwingen. Eintreffen eines Expeditionskorps aus Rostock. Allgemeine Seeblockade zur Verdeutlichung, dass es noch die Hanse war, die über den Handel bestimmte. Das Land durch die Raubwirtschaft, den Krieg ruiniert. Verunsicherung der Küsten durch mecklenburgische Kaperschiffe. Ermordung oder Vertreibung aller, die in Stockholm nicht zu Albrecht hielten. Verhandlungen Margaretas um Waffenstillstand und um die Bedingungen für die Freigabe Albrechts und dessen Sohn. Festsetzung eines Beitrags von 60.000 Mark Silber. Bis zur Erlegung der Summe Stockholm als Pfand. Bemühungen der Mecklenburger, den Hochmeister des Deutschen Ordens, dafür zu gewinnen, ihnen das Lösegeld vorzustrecken. Stockholm diesmal Köder der Anhänger Albrechts. Freilassung Albrechts, Einsetzung des Hansebunds zur neutralen Schutzmacht Stockholms. Einzug der Besatzungstruppen aus Lübeck, Stralsund und Greifswald, aus Danzig, Elbing und Thorn. Ein Wald von Fahnen, feierliche Reden, Manifestationen der Bürger. Sinnen Albrechts und des Ordensfürsten auf Rache. Vorbereitungen kriegerischer Unternehmungen. Streit mit den hanseatischen Kaufleuten, die Wiedereröffnung des Warenaustauschs verlangten. Schließlich am Trinitatisfest, Sonntag, den 17. Juni 1397, der Unionsakt in Kalmar, verbunden mit der Krönung des jungen Erik von Pommern, des Neffen Margaretas, den sie zu ihrem Zögling gemacht und zu ihrem Nachfolger erwählt hatte. Wie Brecht sich eingehend mit der Haltung der Gestik der Akteure bei der Überreichung des Schleifsteins und der Demütigung des geschlagenen Königs beschäftigt hatte, so legte er minutiös den Bewegungsverlauf dieser Szene fest. Das Verhalten und die Gebärden der Auftretenden, ihre Verteilung auf der Bühne, die Beziehungen zwischen den einzelnen Personen und den Gruppierungen sollten so eindringlich sein, dass Worte kaum notwendig waren. Die Sparsamkeit der Repliken entsprach auch der Hinwendung zum Vorsänger oder Chor, von denen die Handlung kommentiert oder zusammengefasst wurde. Wir erörterten, auf welche Weise Margareta dem Volk als Befreierin erscheinen könnte. Sie ließ Gaben an die Armen austeilen, indem ihnen, denen immer das Letzte genommen worden war, eine Münze, ein Säckchen Mehl oder ein Brotlaib gegeben wurde, mussten sie den Spender für ihren Retter halten. Sie zeigte sich als die Fromme und Bußfertige, ließ sich ein Bild der Birgitta voraustragen. Choral über ihre Wallfahrt nach Vadstena, dem Kloster der Heiligen. Die Nonnen und Mönche gaben kund, dass sie ihnen daselbst die Füße geküsst habe. Die Prälaten steckten die Bestechungsgelder, die sie ihnen hatte zukommen lassen, in den Beutel, sangen eine Messe zu ihren Ehren. Die Geringen blickten auf zu ihr, wie zu einer Landesmutter. Endlich Hoffnung auf Ruhe und Frieden. Auch die Obern erwarteten von der Regentschaft Margaretas den Frieden, und es war dies der Friede, den sie zur Festigung ihrer Positionen brauchten. Die Lobpreisung, die ihr oben entgegenkam, galt nicht ihr, sondern der Möglichkeit, den Grund zu legen zu neuer Besitzerweiterung. Die Ehrerbietungen der Niedrigen waren wie ein Stoßgebet aus dauernder Not. Nur die Landleute standen wieder stumm, mit Anzeichen einer Bedrohlichkeit, doch unvermögend, ihre Forderungen angesichts der Auftürmung der Macht zur Sprache zu bringen. Immer hatte der Rat der geistlichen und weltlichen Herren das Oberhaupt zum eigenen Nutzen gewählt. Sie wollten sich nicht wieder, wie durch Albrecht, überlisten lassen. Ihr gemeinsames Ziel war jetzt, die noch im Land befindlichen, marodierenden mecklenburgischen Söldner niederzukämpfen, die Piraten auf den Meeren unschädlich zu machen und Selbstständigkeit gegenüber der Hanse zu gewinnen. Die Vorteile einer Union der drei nordischen Reiche ließen die Streitigkeiten zwischen den Adelsgeschlechtern um dynastische Interessen zurücktreten. Die skandinavische Einheit konnte den norddeutschen Expansionsbestrebungen entgegengestellt werden. Innerhalb der Allianz hegte jeder der drei Staaten den Wunsch nach Vormacht, weniger aufgrund des Vertrags mit Margareta als wegen der Überlegenheit ihrer Streitkräfte zu Land und zur See, waren die schwedischen Aristokraten genötigt, sich dem Willen der Dänen zu beugen. Als Siegerin und Gründerin der Union konnte sie es sich leisten, von Ebenbürtigkeit zu sprechen. Sie und ihre Höflinge wussten doch, dass sie ihrem eigenen Land den Vorrang geben würde. Vor allem hatten die Teilnehmer am Treffen die Genugtuung, dass sie sich noch einmal in ihrer Beständigkeit als Oberklasse darstellen konnten. Es tagten einzig die Edlen. Das Bürgertum war in seinem Vordringen aufgehalten und auf seinen Platz in der städtischen Wirtschaft verwiesen worden. Die Notwendigkeit des nordischen Verbunds fand besonderen Nachdruck, da gleichzeitig Gotland von einer Armee des Deutschen Ordens besetzt wurde. Die Meldung, dass 42 Kriegsschiffe in Visby gelandet waren, drang ein in das Ritual der Krönung. Zugegen im Kalmarer Schloss waren der Erzbischof von Uppsala, 10 Bischöfe, 4 andere hohe Würdenträger der Kirche und über 50 Repräsentanten der vornehmsten Familien, 133 Herren wurden von Erik zum Ritter geschlagen. Dieser Erik aber, ob zwar König, hatte damit zu rechnen, dass er erst nach Margaretas Tod sein Amt ausüben durfte. Vertragsmäßig hatte sie sich ihm gegenüber abgesichert. Unangreifbar auch alles, was an Gütern und Industrien in ihren persönlichen Besitz gelangt war. Wie vormals, zu Lebzeiten ihres Sohns, regierte sie anstelle des eigentlich Gekrönten. Es kam ihr die Genugtuung zu, Kraft ihrer diplomatischen Fähigkeit als Schöpferin der skandinavischen Dreieinigkeit sich über den installierten König erheben zu können. Die Anregung, den Konflikt zwischen der starken Mutter und dem schwachen Sohn weiter auszubauen, wies Brecht ab. Er fürchtete dabei, zu tief in eine Tragödie zu geraten, die das Stück von seinem balladenhaften Charakter abbringen würde. Ihn interessierte es mehr zu zeigen, wie Margaretas fast modern anmutenden Vorsätze durch althergebrachten Egoismus entstellt und entkräftet wurden. Ljungdahls Verlesung der in Kalmar abgefassten Charta beeindruckte ihn. Zu einer bleibenden Union hätte es kommen können, wenn die Menschen, die diesen Text unter Margaretas Vorsitz festgelegt hatten, bereits mehr der Neuzeit zugehörig und nicht zum größten Teil noch im Mittelalter verwurzelt gewesen wären. Das Dokument mit seinen 9 Hauptpunkten, in denen die Ideale von Gleichheit und Gerechtigkeit aufklangen, ging aus von der Entscheidungsgewalt der Obern und beachtete nicht die Ansprüche des Volks. Wenn es auch die Befugnisse und die Verantwortung der Staaten auf weitsichtige Art behandelte, so bezog es doch das Geschick der großen Mehrzahl der Bewohner nicht mit ein. Es zeigte deutlich, wie ein Bewusstsein sich auf die Zukunft richtete und doch unvermögend war, über die gesellschaftlichen Gegebenheiten hinauszukommen. Der Gedanke der Zentralisierung wurde ausgesprochen vom Gebot, dass die drei Reiche auf ewig unter einem König miteinander verbunden sein sollten. Neben dieser Verpflichtung, die der Erhaltung des Friedens und der Eintracht diente, wurde die Integrität jedes einzelnen Reichs zugesichert, indem es bei seinem eigenen Gesetz und Recht verbleiben sollte. Die militärpolitische Seite der Allianz zeigte sich in der Bestimmung, dass im Fall eines äußeren Angriffs auf eines der Reiche alle einander mit aller Macht zu helfen hätten. Doch im Satz, dass der, welcher zur Ächtung verurteilt wurde in einem Reich, auch geächtet sei in den anderen Reichen, und dass alle gemeinsam dem König beistehen müssten gegen jeden, der sich gegen den Vertrag empöre, kam zum Ausdruck, wer hier Anspruch auf Schutz erhob. Die Zusammenbindung der Reiche und die Versicherung ihrer übernationalen Verteidigung war eine Tat, die der Geschichte vorauseilte. Von der Einsicht aber, dass die schnelle Entfaltung des Welthandels nach staatlicher Machtkonzentration verlangte, bis zur Feststellung, dass es die arbeitende Bevölkerung war, die die kleine Schicht der Leitenden trug, war es noch weit. Margareta ging nach dem Hervorbringen der Idee der Einheit gleich dazu über, diese in der Praxis zu widerlegen. Ihre einheimischen Günstlinge betraute sie mit den anfallenden Ämtern und setzte sie als Verwalter in den Schlössern und Burgen ein. Zwar überließ sie, um die Unzufriedenheit einzudämmen, einen Teil der Posten den schwedischen Räten, die Steuern aber trieben dänische Lehnsherren und Vögte für sie ein. Schon bei der Besiegelung des Kalmarer Briefs zeichnete es sich ab, dass Schweden wieder unter Fremdherrschaft stehen, dass der Landfriede den Aufruhr in sich tragen würde. Die zelebrierte Zusammenkunft der weltlichen und geistlichen Aristokratie, sagte Brecht, müsste abgeschlossen werden durch einen Zug der Bauern, die nun, noch geblendet von all dem Glanz, zu ihrer alltäglichen Mühsal zurückkehrten. Es legte sich in diesen Tagen um den 15. September ein solcher Druck auf uns, dass wir kaum mehr fähig waren, Brechts Ermahnung, die Konzeption des Stücks fortzusetzen, Folge zu leisten. Alle Befürchtungen bestätigten sich uns. Molotow erklärte, 2 Wochen Krieg hätten Polens Haltlosigkeit erwiesen. An die Rote Armee sei der Befehl ergangen, zum Schutz der Bevölkerung Belorusslands und der Westukraine in das Land einzurücken. Ein gemeinsames Kommuniqué gab bekannt, dass es die Aufgabe der sowjetischen und deutschen Streitkräfte sei, für Frieden und Ordnung im zerfallenen Polen zu sorgen. Die Parteipresse und Rosner im Blatt der Komintern begrüßten den sowjetischen Entschluss als aktives Eingreifen für die Sache des Friedens und sprachen von der Befreiung der vom feudalistischen polnischen Regime niedergehaltenen Bauern und Arbeiter. Brecht aber vermisste eine Unterscheidung zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Vorhaben. Er fand eine verräterische Übereinstimmung in den nationalistischen Reden, die besagten, dass Provinzen besetzt worden waren, die einst zum russischen Reich gehörten. Wieder einmal, sagte er, hat nicht das Volk, sondern die Regierung für das Volk entschieden. In Erwartung der Begegnung der faschistischen mit der sozialistischen Armee notierte Steffin, was wir noch zusammenzufassen vermochten, und auch ich füllte mein Schreibheft mit Vorschlägen, die ich abends aus dem Gedächtnis ergänzte. Das Hauptthema vorm Ende des ersten Teils war der nach einem kriegerischen Jahrhundert erreichte Zustand der Waffenruhe. Margareta hatte Stockholm dem Reich einverleibt, die Freibeuter von den Meeren verjagt und Gotland dem Deutschen Orden für 8000 libysche Mark abgekauft. Die Instandsetzung der Landwirtschaft und des Handels, das Ingangkommen der Produktion in den Grubengebieten, die Bildung einer gemeinsamen Armee und Flotte, die ruhmreiche Erscheinung der Regentin, dies alles verlieh den Ländern der Nordischen Union Sicherheit und einen neuen Auftrieb. War die Not auch noch nicht behoben, so bahnte sich in Schweden doch eine breite nationale Entwicklung an. Nicht nur die Großgrundbesitzer und Industriellen durften mit Profiten rechnen. Auch Kaufleute, Handwerker und Gewerbetreibende konnten sich wieder zur Geltung bringen. Aristokraten wie Bürger lernten, die Herrschaft der Dänin anzuerkennen, solange sie dem Dreistaatenreich vorstand, traten die Misshelligkeiten zwischen den Adelshäusern zurück. Während der letzten 10 Jahre ihres Lebens war sie Bürger des Friedens und dieser Ruf blieb an ihr haften, so zwiespältig der Friede auch war, den sie schuf. So wurde ihr Tod, der sie an Bord ihres Schiffs im Flensburger Hafen ereilte, nicht nur von den Obernklassen, die es verstanden hatten, sich ihrer Loyalität zum eigenen Vorteil zu bedienen, sondern auch vom Volk, für das zumindest die Befreiung vom Krieg eine Erleichterung bedeuten musste, beklagt. Während König Erik und dessen Ratgeber nun ihrer Machtentfaltung entgegensahen. Margareta hatte sich darum bemüht, die Konflikte, die nach der Gründung des Nordischen Staatenverbands aufkamen, durch Verhandlungen zu lösen. Die Zeiten der Herzüge hatten sie gelehrt, dass Diplomatie oft mehr einbringen konnte als militärische Vorhaben, bei denen sie viele der besten Ritter verlor. Die starke Armee behielt sie bei, um ihren Ansprüchen Nachdruck verleihen zu können. Ihr Reich der Einigkeit hob sich ab vom übrigen, von Unruhen zerrissenen Europa. Unionsfäden fanden statt auf der Pyrenäischen Halbinsel. England stand mit Frankreich im Krieg und war gleichzeitig Aufständen der Landbevölkerung ausgesetzt. Revolten hatten in Böhmen begonnen, in Lübeck erhoben sich die Handwerker gegen die Patrizier. Sie sah, dass sich nur durch einen genau ausgewogenen Wechsel von Drohung und Entgegenkommen, von Angriff und Ausweichen, die antagonistischen Kräfte in ihren Ländern im Schach halten ließen. Die Aristokraten beschenkte sie mit Gütern, die sie ihnen erst abgenommen hatte, den Bischöfen schmeichelte sie, stellte ihnen geraubte Schätze zu, mit Zollvergünstigungen nahm sie die Großhändler für sich ein, ihren Teilhabern an den Erzgruben erneuerte sie die Privilegienbriefe, bei den Bauern nährte sie Dankbarkeit durch Herabsetzung der Naturalleistungen, den entlassenen Kriegsknechten ließ sie ein kleines Stück Ackerboden zukommen. Die Niedrigsten beachtete sie nicht. Erst in ihrer letzten Stunde würde sie sich der dunklen, namenlosen Massen entsinnen. Nach Flensburg war sie gereist, um die Streitigkeiten mit dem holsteinischen Adel zu schlichten, der Anspruch auf Schleswig erhoben und bereits Reitereien ins dänische Land geschickt hatte. Sie war bereit, einen Teil Südjyllands abzutreten, um die bewaffneten Auseinandersetzungen zu einem Ende zu bringen, erkrankte aber während der Unterhandlungen an der Pest, die in der Stadt ausgebrochen war. Ehe wir unsere Arbeit für längere Zeit einstellten, ließ Brecht das Schlussbild vor uns entstehen. Freitag, den 28. Oktober 1412. Margareta fiebernd in der Kajüte der Staatskogge. Ohne Perücke, kahl geschoren, glich sie wieder der Novizin. Brecht wollte sie von allem Außenwerk entkleidet sehen. Ihr kostbares Gewand, ihre Schmuckstücke und Insignien hingen über einem Ständer. Im Hemd, schweißnass, das Gesicht bläulich fleckig, saß sie im Bett, bei ihr waren wenige Vertraute. Jetzt, da es zu spät war, sollte sie noch einmal konfrontiert werden mit dem Traum der Einheit, zu dessen Ausführung ihre Staatskunst nicht ausgereicht hatte. Machtlos, dem Tod ausgeliefert, sollte sie gezwungen werden zur Erkenntnis ihrer Versäumnisse. Grausam sollte sich der Widerspruch zeigen zwischen ihren visionären Gelöbnissen und dem Betrug an sich selbst und an ihren Untertanen. Jetzt konnte es ihr nichts nutzen, dass sie vielen Regenten, die später kamen, voraus war. Ihre absolutistisch geführte Herrschaft ließ sich nicht durch die von ihrer eigenen Zeit bedingten Mängel entlasten. Noch versuchte sie, in ihrem Zerfall, sich aufzuraffen zum Bewusstsein ihrer Machtfülle. Im Schüttelfrost schlugen ihre Zähne aufeinander. Die Äbte von Sörö und Esrom, der Bischof und die Priorin des Liebfrauenklosters zu Roskilde, die zu ihrer Begleitung gehörten, murmelten über den Rosenkränzen. Um den Anfechtungen aus einer Welt, deren Dimensionen nicht mehr zu erkennen waren, zu begegnen, ließ sie sich von ihrem Berater und Schatzmeister Kröpelin, einem gebürtigen Preußen, die Summen aufzählen, die ihr zur Verfügung standen. Insgesamt 26.337 libysche Mark. Sie rechnete, hin und wieder überkommen von einem Röcheln, einem Würgen. Sie stellte die Beträge fest, die den Kirchen und Klöstern geschenkt, für Wallfahrten nach Jerusalem, Bethlehem, Rom und Assisi, für Messen zu ihrem Seelenheil am jüngsten Tag zur Verfügung gestellt werden sollten. Mit einem Amen, einem Halleluja, nahmen die Geistlichen ihre Anweisungen entgegen. Dann machten sich die Gewalten über sie her, durch die Fenster, aus den Bodenluken kamen sie gekrochen. Im Hängegriff schwangen sie sich an den Balken unter der Decke entlang, hinter den Pfeilern tauchten sie auf, bleiche, schmutzige Erscheinungen, manche verstümmelt, mit blutigen Verbänden. Landarbeiter waren unter ihnen, Lastträger aus den Bergwerken, Frauen in zerfetzten Kleidern, verhungerte Kinder tragend, Bettler, Irre, Gefangene in Ketten. Dienerinnen trockneten ihr das Gesicht, hielten eine goldene Schale bereit für ihr Sputum. Während sie die Namen der Höflinge nannte, denen sie ihre Burgen und Lehen vermachen wollte, umdrängten die Gestalten ihr Bett. Sich an Kröpelin wendend, sagte sie, er solle zum Dank für seine Dienste nunmehr Vogt sein über Bohus, und Stockholm antwortete dieser, zum Schlosshauptmann in Stockholm wollte er ernannt werden. Da wurden Leichen vor ihr niedergelegt auf das Tuch des Betts. Hände griffen von hinten um ihren Hals. »Nein«, rief sie, »den Ansässigen sollen die Domänen und Städte gehören.« Die Kleriker beteten lauter. Sie riss sich los. »Die Zölle«, rief sie, »die Zölle aus dem Öresund, dem Kalmarsund, dem Kattegat, sollen Dänemark zukommen.« Und wieder drückten Hände ihr die Kehle ab. Sie erbrach. »Falsch«, schrie sie, »falsch« war es gewesen, an unserem Vorrang festzuhalten. Falsch war die Einsetzung unserer Grafen in die leitenden Stellungen gewesen. Falsch war es gewesen, nicht frei gewählte Räte und Richter für die Gesetzlichkeit sorgen zu lassen. Falsch war es gewesen, nie auf die Bauern, die Handwerker zu hören. Falsch dieser ganze Glaube an die Unverbrüchlichkeit der von uns gegebenen Herrschaft. Zum Exorzismus traten die Würdenträger der Kirche an, schlugen das Kreuz über sie, besprühten sie mit Weihwasser, versuchten ihr Geschrei mit Litaneien zu übertönen. Dicht war die Sterbende jetzt vom Volk umringt. »Seht mich«, rief sie, und der Schreiber am Stehpult ließ die Feder kratzen zu ihren verfliegenden Worten. »Zu den Ärmsten gehöre ich. Ich bin deren Letzte, und als solche will ich vergehen. Was ich mein Eigentum nannte, soll verteilt werden an sie, die in allen Landen gekränkt und erniedrigt wurden durch mich. Meine Häuser sollen zukommen denen, die kein Dach über sich haben. Meine Kleider sollen getragen werden von ihnen, die jetzt in Lumpen gehen. Ich will, ich wollte«, schrie sie hinein in die angestimmte Messe der Prälaten, »das Reich des Friedens wollte ich gründen auf Erden, doch niemand mehr hörte ihr zu. Da war nur noch der dröhnende Gesang, und so wandte sie sich, hochgestreckt, dem zu, der ihr am wenigsten helfen konnte, flehte ihn an um Vergebung, um Aufnahme, sank zurück, war nur noch ein Haufe fauligen Fleischs.« Dann kamen die Krähen. Mit dem beginnenden Nachtfrost sammelten sie sich zu Schwärmen im Humlegorden, flogen kreischend zum Berzeli-Park, hingen dort dicht in den Bäumen, hoben sich aus dem Gestöber des vergilbenden Laubs, warfen sich flatternde schwarze Wolken hinüber zum Schloss, wo sie sich zu langer, drohender Reihe auf dem Dachgesims niederließen. Jeden Abend nach Sonnenuntergang stürmten die Vögel mit ihrem bitteren und gellen Geschrei von Standort zu Standort, eine Stunde lang, kehrten von der Fassade des Palasts am Strom zurück ins kahler werdende Geäst der Kastanien, um dort zu nächtigen. Ein Postpaket war Rosalinde zugestellt worden. Drin lag, eingewickelt in Zeitungspapier, ohne Begleitbrief, die goldene, ihrem Vater verliehene Medaille des Nobelpreises. Auf dem braunen, zerknitterten Umschlag zwischen den Stempeln des Adlers mit den ausgebreiteten Schwingen erglänzte die Münze. So hatte sie den kleinen Tisch in ihrer Kammer gedeckt. Aus den heißen Dämpfen der Wäscherei heraus lief sie aufs Feld, schleuderte Schürze, Hemd und Holzschuhe von sich, legte sich in die kalten Furchen der Erde. Jeden Abend, nachdem sie zum Lob der Vorsteherin an den Bottichen und Mangeln geschuftet hatte, eilte sie in die Dunkelheit, und es wunderte sie, dass es so lange dauerte, bis sie zu husten, zu fiebern begann. Mit sich selbst redend im Acker stellte sie lachend fest, dass ihr der Vater eine starke Konstitution vererbt hatte, dass sie, gleich ihm, nur mit Mühen umzubringen war. Sie vollzog an sich selbst das Werk der Zermürbung. Endlich, der Ohnmacht nah, konnte sie, ausgestreckt liegend, die Zähne lächelnd entblößt, hoffnungsvoll hinaufstarren in einen Sternenhimmel, der ihr die altbekannte Wahrnehmung eisiger Unendlichkeit schenkte. Als sie blutspeiend an ihrem Arbeitsplatz zusammenbrach, wurde sie von der Haushälterin zuerst des Simulierens beschuldigt, dann, nach Hinzurufung des Schularzts, eingeliefert ins Krankenhaus von Mörby, wo ich sie Ende Oktober besuchte. Mehr als einen Monat lang hatte ich sie nicht gesehen. In ihr klein gewordenes, gelbes Gesicht blickend, das nun auf erschreckende Art dem ihres Vaters ähnlich war, schien es mir sinnlos, ihr etwas von der schriftstellerischen Tätigkeit, die mich in Anspruch genommen hatte, zu erzählen. Nicht Fremdheit war aufgekommen zwischen uns. Leicht hätte ich Zugang finden können zu ihrer Wirklichkeit. Ich verstand den Ausdruck des Stolzes, der ihre Züge prägte. Doch das politische Exil hatte etwas weggefressen in mir. Es war, als müsse ich die Verschwiegenheit, die zu meinem illegalen Auftrag gehörte, auf alle menschlichen Beziehungen ausdehnen. Auch Hodan hatte ich, um mich vor ihm nicht verstellen zu müssen, seit langem nicht getroffen. Vor Rosalindes abgeziertem Gesicht spürte ich die Entsagung, in die ich mich begeben hatte, sah aber keine Möglichkeit, das Muster, das meinen Tagen gegeben worden war, zu durchbrechen. Was ich mir vorgenommen hatte, ließ sich ohne dies kaum erfüllen. Rosalindes Mund blieb verschlossen, ihren Augen aber las ich die Frage ab, ob der Weg, den ich ging, mich nicht eher in die Irre führen, statt mir Genugtuung bringen würde. Auch mir wurde die streng geordnete Aktivität der Nachmittage manchmal zum Zwang. Nur Zusammenkünfte mit Roggeby und Bischof verschafften kurze Erleichterung. Hier bedeutete das Ausbleiben von Fragen, die Absperrung voreinander zugleich ein Einverständnis. Doch dies war die Voraussetzung, dass ich allein verantwortlich war für meine Arbeit. Mit keiner Unterstützung durfte ich rechnen. Jede Beziehung zur Partei hatte ich zu leugnen. Ständig Neutralität vortäuschend, bewegte ich mich zwischen Zielpunkten, die gleichsam in einem Niemandsland lagen. Seitdem Teile des Separatorwerks der Rüstungsindustrie angeschlossen worden waren, musste ich als Ausländer mit meiner Entlassung rechnen. Einzig dem Mangel an Arbeitskräften bei der Einberufung vieler Reservisten zum Militärdienst, vielleicht auch dem geringen Lohn, den ich erhielt, war es zuzuschreiben, dass ich mich noch verkriechen konnte auf der niedrigsten Ebene der Produktionsstätte, deren Kapital sich auf 82 Millionen und deren Nettogewinn sich in diesem Jahr auf 8 Millionen Kronen belief. So trug ich, gesichtsloser Fremdling, eigentlich zur Verstoßung bestimmt, doch von Nutzen noch als billige Hilfskraft, unten in der Zinnwerkstatt zum wirtschaftlichen Wachstum Schwedens bei. Jedoch zog ich die Fragwürdigkeit meines Zustands dem unsicheren Leben der Emigranten vor. War ich Zuträger, so waren sie Auswurf. War meine Selbstständigkeit auch illusorisch, so waren sie zu Passivität verurteilt. Ihr Tag bestand aus einem einzigen Warten, einem Warten auf die Erteilung von Hilfsgeldern, Nahrungscoupons und schäbigen Kleidungsstücken, auf ein Visum zur Weiterreise irgendwohin. Im internationalen Foyer an der Westerlånggata saßen sie, verzehrten die Brötchen, die ihnen dort geschenkt wurden, lasen die ausliegenden Zeitungen oder waren im Café Ogo an der Kungsgata zu finden. Im Keller des Brenda Tomten am Stureplan, wo sich in kleinem Kreis bei einer Tasse Kaffee, einem Glas Wasser, ein paar Stunden verreden ließen. Auf den Straßen waren sie zwischen den Einwohnern der Stadt zu erkennen, an ihrem schleppenden Gang, ihrem ziellosen Blick, ihrem plötzlichen Stehenbleiben mit erloschenem Gesicht. Vielleicht konnte ich es Steffin verdanken, die in mir etwas von ihrer eigenen Vergangenheit als Arbeiterkind in Berlin wiedererkannt haben mochte, dass ich bei Brecht aufgenommen worden war. Doch war dies weder von ihrer noch von Brechts Seite her mit persönlichen Fragen verbunden gewesen. Ich durfte in sein Atelier eintreten, durfte in einer Ecke sitzen und zuhören, und die Gleichgültigkeit, die mir entgegengebracht wurde, verstärkte meine Scheu. Ich verstand nicht, warum man mich überhaupt geladen hatte. Immer ließ mich der Eintritt in seinen Arbeitsraum zunächst gefrieren. Trotz Brechts Betriebsamkeit war eine eigentümliche Bedrückung und Lähmung in der Atmosphäre zu spüren. Es mochte dies zusammenhängen mit der Erscheinung Weigels, die, abgeschnitten von ihrem Beruf, drinnen im hohen Kasten des Hauses umherschlurfte und polterte und deren Gesichtszüge, die nach einem anderen Ausdruck verlangten als dem der Verdrossenheit und Selbstaufgabe, manchmal, wenn sie sich in der Tür zur Halle zeigte, von einem bitteren Zorn durchbrochen wurden. Ungehalten wandte Brecht sich ihr zu, duckte sich dann zusammen. Steffin aber wollte er bei der Arbeit dicht neben sich haben, mit dem gespitzten Bleistift überm Papier, und am liebsten war es ihm, wenn er Berlau, die aparte Freundin, gerade andampfen sah, in Lederkleidung, auf dem Motorrad. Erst als Brecht mich plötzlich einmal aufforderte, meine Meinung zu ein paar aufgeworfenen dramaturgischen Fragen zu äußern, und als ich, schon darauf eingestellt, dass ich hier doch nicht mehr lange geduldet sein würde, mein Desinteresse an der Fabel hervorhob und vorschlug, die Handlung allein aus den Zusammenstößen der geschichtlichen Kräfte zu entwickeln und die Figuren sprunghaft in diametral veränderte Situationen geraten zu lassen, wurde ich, mit leichtem Spott, denn eben dies hatte ja Brecht auch im Sinn gehabt, in den Planungsverlauf mit einbezogen. Zugleich wurde mir auferlegt, ein Quellenmaterial zu durchpflügen, das einem Arbeitstag entsprach, wie er Brecht zur Verfügung stand, von mir aber nur durch Einsetzung nächtlicher Stunden bewältigt werden konnte. Ich las zwischen den Handhabungen an den Zinntiegeln, beim Fahren auf dem Rad, ich lernte mit einem Blick einen verwendbaren Satz aus einer Seite hervorzuheben, lernte, ein gefundenes Bild schnell mit einer Reihe anderer Bruchstücke zu verbinden, und wenn Brecht auch davon ausging, dass alles Ermittelte ihm zukam, so wurde das Erfinden, Verflechten und Läutern doch zu meiner eigenen Schulung. Was ich niederschrieb, tat ich für ihn, für das Werk, das ihn zum Urheber haben würde. Und gleichzeitig tat ich es, um im Fall der einbrechenden Katastrophe, die unsere Bemühungen zerreißen würde, ein paar winzige Belege festhalten und überliefern zu können. Der Abbruch nach dem intensiven Verlauf der Skizzierung des ersten Teils bestärkte mich in meinem Vorsatz, so viel wie möglich von dem Angedeuteten zur Ausführung zu bringen. Und oft vergaß ich während der Aufzeichnungen, dass ich vor mir das Werk eines anderen hatte. Und wieder gehörte dies zu den Bedingungen, unter denen ich lebte, als Bote, als Medium, als Dienender. Und dabei gab ich mich oft dem Gedanken hin, dass mich die kaum gewürdigten Leistungen doch eines Tages zu Aufgaben führen würden, die ich meine eigenen nennen könnte. Von Brecht war ich vorläufig entlassen worden, mit flüchtigem Hinweis auf spätere Wiederaufnahme der Arbeit. Ich wurde jetzt nicht mehr gebraucht als Beitraggeber zu einem Projekt, an dem er launisch, hektisch, gewalttätig experimentiert hatte. Er schloss sich wieder ab, wandte sich anderen Stoffen zu. Nur Steffin, hin und wieder auch Matthies und Ljungdahl halfen ihm. Zum Kreis seiner Freunde gehörte ich nicht. Nie war ich Gast bei ihm, wie die sozialdemokratischen Abgeordneten Branting und Ström, denen er verpflichtet war, weil sie ihm die Einreiseerlaubnis nach Schweden beschafft hatten. Wie die Ärzte Hodan und Goldschmidt, die Schriftsteller Blomberg und Edfeld, die Schauspieler Greit und Wiefstrand, die Wissenschaftler Steinitz, Scholz und Zidorn, die Politiker Enderle und Plenikowski. Ich vermutete, dass Brecht nicht einmal wusste, dass ich in einer Fabrik arbeitete. Es entstand nie die Gelegenheit, ihm darüber zu berichten. Ich gehörte, was auch immer er von meinen Diskussionsbeiträgen halten mochte, zu den jungen Flüchtlingen, die wohl wegen ihrer Teilnahme am Kampf der Spanischen Republik als zuverlässig angesehen werden konnten, sonst aber für ihn keine der Eigenschaften besaßen, die sie dazu berechtigt hätten, an den Zusammenkünften einer intellektuellen Elite teilzunehmen, der unter anderem die Planung und Gründung eines antifaschistischen Verbands oblag. Zwar hatte ich Brecht verächtlich über die Intellektuellen sprechen hören. Es sei auf sie, konnte er sagen, kein Verlass. Der Umgang, den er suchte, aber bestand vor allem aus akademisch geschulten oder politisch einflussreichen Persönlichkeiten. Matthes deutete mir, als ich ihn einmal traf, etwas an von der Formierung dieser geistigen Front, dieses Voltaire-Clubs. Was unter Beteiligung schwedischer Professoren, Publizisten und freiheitlich gesinnter Mäzene entstand, war ein Gremium, in dem eine Enzyklopädie des Nationalsozialismus hergestellt, jedoch auch die Problematik des Exils dargelegt werden sollte. Ein Unternehmen, mit dem Brecht sich seit vielen Jahren befasste und das auf das Misstrauen der Parteifunktionäre stieß, weil es in nahem Zusammenhang stand mit einem Projekt Münzenbergs, um da angenommen werden konnte, dass Brecht und Münzenberg Gedanken darüber ausgetauscht hatten. Die Weitläufigkeit des Vorhabens verhinderte auch, dass er sich hätte organisieren und an die Öffentlichkeit bringen lassen. Was Matthes mir über die Courage und den Loculus mitteilte, ließ mich ersehen, dass er Motive aus unseren Gesprächen in diese Stücke eingearbeitet hatte. Seine Auffassung der Marketenderin schien von dem gleichen eigentümlichen Zwiespalt geprägt zu sein, wie er ihn gegenüber der Unionskönigin zeigte. Konnte Margareta nach dem ingrimmig karikierten Entwurf doch Größe annehmen, so wurde er auch von der Courage, die er als abschreckende Figur schildern wollte, schließlich ergriffen. Das Weltgericht der Niederen und Leidenden, vorbereitet in den Gesichten der sterbenden Königin, fand in dem Hörspiel eine schlichtere Variation im Auftritt der Ankläger gegen den Feldherrn. Es war eine Entlastung, dass mir zur Zeit nur noch die Fahrten zu Rosna blieben. Jetzt, wenn ich von Rosalinde käme, würde ich mich dem Hieronymus, der Komintern, ausgiebiger widmen können. Dass sie, als ich ging, eingeschlafen war, schien mir einen Augenblick wie das Zeichen einer vollzogenen Trennung. Ich wünschte, fähig zum Warten zu sein, die Unruhe aber trieb mich hinaus. Die Fahrt auf dem Rad durch die kalte Oktoberluft zum Bahnhof, die Upplandsgata hinauf, die öde lag, wie gewöhnlich, vorbei am Haus, in dem Rosner wohnte, zum Vanadisweg, wo ich das Fahrrad abstellte, das gemächliche Gehen zurück, Hammerschläge auf Blech, das Zischen der Schweißapparate im Werkstattkeller, die gewölbte Haustür mit der Nummer 77, ärmliche Stuckaturen darüber, ein paar Stufen, eine Klapptür mit Glasscheiben, ein Flur, an dessen Ende die Treppe sich um den Mittelpfeiler schraubte, rechts die Klingel, das verabredete Signal, die humpelnden Schritte drinnen, begleitet vom Klopfen des Stocks, ein Warten, der Lärm aus der Werkstatt, erneutes Signal, wie besprochen, Rosner erscheinend, mit glitzernden Augen, fröhlich pfeifend, links die Tür offen zur Küche, vorn, neben eingebautem Geschirrschrank und zur Straßenseite hin die geschlossenen Türen zu den Zimmern der Familie, in die Küche jetzt, wo die Gastgeberin ihm eine Mahlzeit bereitgestellt hatte, sowie eine Thermosflasche mit Kaffee. Sich an den Tisch setzend, an der vom Treppenhaus gerundeten Wand, zeigte er mir sein neues Gebiss, beschrieb mir, wie er im Gepäckraum des Autos zum Zahnarzt befördert worden war, wie dieser ihm in einer einzigen nächtlichen Sitzung die kranken Zähne gezogen und die Prothese eingesetzt hatte. Die gespielte, schnell von einem Grinsen ersetzte Betrübnis über das Honorar, das der Arzt und Glaubensbruder, den er für einen Philanthropen gehalten, ihm abforderte, und für das unerschwingliche 1500 Kronen betragend die Kommunistische Internationale aufkommen musste. Am Küchentisch, den er mit Zeitungen beladen hatte, erklärte er mir die Lage nach der Aufteilung Polens. Sein Unterschlupf als Repräsentant einer Weltbewegung schien deren Intaktheit und Reichweite zu widersprechen. Doch, sagte er, wer Jahre in Gefängnissen verbracht hat und gewohnt ist, seine Arbeit in Verstecken auszuführen, für den ist diese Küche mit Spülbecken, Herd und Brennholzkiste, dieses Zimmer, wenn auch kaum größer als eine Garderobe, der Inbegriff von Bewegungsfreiheit. Im Übrigen beweise sich hier die Dialektik der Geschichte, in der die verborgene Handlung zum gegebenen Zeitpunkt eine offene Strategie aufwiege oder sogar noch übertreffe.